Editorial. Liebe GefährtsternInnen, diese Ausgabe ist mit 28 Seiten etwas kürzer als sonst, die Qualität ist dabei aber nicht zu kurz gekommen und ihr könnt euch auf einige spannende Themen freuen. Die schwarz-roten Bergsteiger-Innen geben einen Einblick in ihre Arbeit und den Aufbau von Strukturen in den ländlichen Regionen der Sächsischen Schweiz. Denn während es in fast jeder größeren Stadt irgendwelche anarchistischen Strukturen gibt, sieht die Situation außerhalb der Städte schlechter aus. Sie berichten außerdem von ihrem 1. Mai, den sie mit einer Wanderung im Elbsandsteingebirge fernab von Stadttrubel und Demonstrechtes verbracht haben. Weltweite mediale Beachtung fand der Militärputsch, der vor wenigen Wochen in der Türkei stattfand. Bei einigen hat es wahrscheinlich für kurze Zeit Euphorie ausgelöst, dass dort überhaupt etwas passiert. Doch die Ernüchterung folgte schnell, der Putsch wurde niedergeschlagen und die Folgen waren verheerend: massenhafte Entlassungen und Festnahmen von vermeintlichen politischen GegnerInnen, Ausrufen des Notstands, Überwachung pur. Es stellt sich, aus anarchistischer Perspektive, außerdem die Frage, inwiefern aus einem Militärputsch überhaupt eine emanzipatorische Befreiung stattfinden könnte. Dieses Problem thematisiert der Artikel der Gruppe De Vrimsi Anarchist Affiliate, DAF. An diesen Gedanken anknüpfend findet ihr in dieser Ausgabe den ersten Teil zu dem Text »Revolution ist mehr als ein Wort« 23 Thesen zum Anarchismus. Die Frage, wie AnarchistInnen dazu beitragen können, eine revolutionäre Situation herbeizuführen, die dann auch tatsächlich zu einer befreiten Gesellschaft führt, ist für die meisten von uns allgegenwärtig, aber ungelöst. Die 23 Thesen, die im Titel angekündigt werden, findet ihr in der nächsten Ausgabe. Dieser Teil beschäftigt sich aber bereits mit den Grundlagen, den Vorteilen des Anarchismus gegenüber anderen linken Strömungen und dem bisherigen Verhältnis von Anarchismus, Revolution. Und wie euch sicherlich nicht entgangen sein wird, es ist Sommer und es stehen noch immer viele Camps, Festivals und Veranstaltungen an. An dieser Stelle möchten wir zum Beispiel auf das anarchistische Sommercamp in Österreich und das Action, Mond und Sterne im Schwarzwald hinweisen. Ankündigungen für weitere spannende, noch ausstehende Veranstaltungen findet ihr am Ende dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Monat. Wir freuen uns immer über Feedback oder Artikel von euch. Bis dahin, genießt den Sommer, gönnt euch Sonne, aber vergesst dabei nicht die Befreiung von euch, anderen und der Gesellschaft. Eure GAIDAV-Redaktion. FDAIFA. Anarchismus und Gedenkarbeit im Elbsandstein. Aktuelles von den schwarz-roten Bergsteiger-Innen, SRB. Seit einigen Jahren ist im Elbsandsteingebirge, also in der Region zwischen Pirna und Sebnitz, nahe Dresden, eine anarchistische Gruppe aktiv, die schwarz-roten Bergsteiger-Innen. Wir sind als AG der FAU Dresden organisiert, aber auch gleichzeitig in der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen. Hier ein kleiner Überblick über unsere aktuelle Arbeit. Schafft libertäre Käfer. Ein großes Augenmerk legen wir auf eine libertäre Entwicklung der Region. Aus diesem Grund engagieren wir uns verstärkt auf antifaschistischen und antimilitaristischen Demos in der Region, nahmen zum Beispiel erstmalig am Ostermarsch von Königstein bis Bad Schandau teil. Ansonsten diskutieren wir mit Leuten in den Dörfern und in den Bergen, entfernen Nazi-Propaganda, sind auch mal nachts in den braunsten Käfern unterwegs. Damit allein ist natürlich wenig erreicht, deswegen rufen wir seit einer Weile zu einer Spendekampagne für ein libertäres Zentrum in der Region auf. Wir wollen damit verschiedene Bedürfnisse auf einmal befriedigen. Einerseits soll ein anarchistisches Wohnprojekt mit klarer Einbindung in FDA und FAU entstehen, in unmittelbarer Nähe, aber organisatorisch eigenständig wollen wir Kultur- und Begegnungsräume einrichten. Aktuell gibt es schlichtweg keinerlei Platz für inhaltliche Veranstaltungen, alternative Konzerte oder gar Anlaufstellen für Jugendliche, RentnerInnen, Refugees und so weiter. Wir freuen uns über Spende, VA über kleine Daueraufträge, die es uns ermöglichen, das zu ändern. Parallel bestreiten wir schon inhaltliche Veranstaltungen in den nächstgrößeren Orten und informieren unregelmäßig Anwohner, SternInnen mit Briefen über aktuelle politischen Entwicklungen, laden sie ein, sich mit uns zu organisieren, gegen Nazis, gegen Jobcenter, für eine schönere Gesellschaft. Neben unserer eigenen Gruppe beraten wir gerne auch andere Hausprojekt- und Wagenplatzgruppen, die sich die Region als zukünftiges Zuhause vorstellen könnten. Wir haben immer einen recht guten Überblick über die Stimmung in den einzelnen Dörfern und den aktuellen Immobilienmarkt. Ziel ist es, die Kräfte in einer ländlichen Region zu verdichten, um nicht nur Enklave zu sein, sondern Dörfer aktiv mitzugestalten. Den Vorangegangenen erinnern. Daneben ist Bildungs- und Gedenkarbeit ein weiterer, zentraler Pfeiler unserer Aktivitäten. Schon vor 5 Jahren bauten Mitglieder der FDA in Dresden eine weitreichende Geschichtsdatenbank zu linker Geschichte in der Region auf. Dieses Netzwerk umfasst mittlerweile eine digitale Online-Bibliothek, über 300 Personendatensätze, Informationen zu über 60 Gruppen und wird von den SRB weitergeführt. Forschungsschwerpunkte sind Anarchismus in Weimarer Republik und NS-Zeit in Sachsen sowie der Antifaschismus in der Region Elbsandsteingebirge im NS allgemein. Die Erkenntnisse bilden Grundlage für unsere 3 bis 5 Gedenk- und Bildungsfahrten pro Jahr, die wir als Team von Scouts betreuen. Daneben bieten wir auch Platz und Betreuung für andere Veranstaltungen oder persönlich zugeschnittene Wanderungen, Klausuren, Urlaub und ähnlich für politische Strukturen. Exemplarisch dafür hier ein Bericht von unserer 8. Mai-Feier in diesem Jahr. Am 8. Mai 1945 kapitulierte das NS-Regime, für viele hieß das wieder Hoffnung auf Überleben zu schöpfen. Wir feierten an den Bärenhörnern im Zschand den Tag und erinnerten an eine lokale Begebenheit im Klettergebiet. Im April 1945 wurden immer noch tausende Menschen für Volkssturm und Wehrmacht eingezogen. So erging es auch den Bergsteigern Franz Ruge und Günther Keil. Günther nahm die Einberufung zur Wehrmacht jedoch zum Anlass, zusammen mit seinem Onkel Franz Ruge, seiner Tante Dora und seinem Cousin Hans die Flucht zu ergreifen. Die 4 versteckten sich in einer Buffe nahe den Bärenhörnern bis zum Kriegsende. Als sie am 8. Mai die Nachricht von der Kapitulation erhielten, bestiegen Hans und Günther als die Ersten einen nahen Kletterfelsen und nannten ihn aus gegebenem Anlass Friedensturm. In diesem März erfuhren wir von der Geschichte und entschieden uns schnell dafür, den 8. Mai in diesem Jahr in den Bergen zu feiern. Ein Blick ins Telefonbuch, die Namen der beiden damals 15-jährigen Beteiligten fanden sich tatsächlich in Dresden. Telefonisch konnten wir sowohl Hans als auch Günther erreichen und sie von unserem Vorhaben in Kenntnis setzen. Sie gaben grünes Licht, freuten sich, sahen es aber leider beide außerhalb ihrer Kondition, uns zu begleiten. Am Sonntagmorgen trafen wir uns in einem sonnigen Tal. Manche kamen aus Dresden, manche direkt von Berghütten und Bufen. Es wurden Grüße von Günther und Hans übermittelt. Dann ging es gemütlich durch die Täler hinauf. Nach einem zweiten Frühstück an der wunderschönen Goldstein-Aussicht ging es weiter zu den Bärenhörnern. In der 7-Schläfer-Bofe zitierten wir aus den Berichten über die Zeit im Versteck und machten den Teilnehmenden die Gefahr bewusst, auf Desertieren stand die Todesstrafe, Feldjäger, Grenzer und Bergsturm patrouillierten regelmäßig, in der die BergfreundsternInnen damals schwebten. Wir machten auch auf Franz Ruges bergsportliche Erfolge und auf die jahrelange politische Widerstandstätigkeit gegen den Nationalsozialismus der Ruges aufmerksam. So war Franz Ruge an einer ganzen Reihe von Grenzgängen und Materialtransporten für die illegale KPD beteiligt gewesen, hatte dafür 1933 insgesamt 8 Monate im KZ Hohenstein verbracht. Anschließend bestieg unsere Seilschaft den Friedensturm. Auf dem Gipfel riefen wir dann Hans und Günther an, wünschten einen fröhlichen 8. Mai. Danach posierten wir noch für ein Foto mit einem Transparent, die SRB wünschen Günther und Hans einen schönen 8. Mai. Das Foto haben wir Hans und Günther später vorbeigebracht, sie haben sich sehr gefreut. Nach der Kletterparty platzierten wir noch eine kleine, gebrannte Holztafel in Gedenken an die mutigen BergfreundsternInnen von damals. Erwähnung fand auch Arno Hohlfeld aus Schmilka, damaliger Wirt des Hotels Helvetia, der Günther und die Ruges damals unterstützte. In der Buffe ging ein beschaulicher und intensiver 8. Mai zu Ende. Als die Sonne sich anschickte, zu sinken, stiegen wir in verschiedene Richtungen in die Wälder ab. Und Grenzen vergessen. Einer der nächsten Aspekte, der in unserer Arbeit stärker in den Fokus rücken soll, ist die stärkere Vernetzung, VA mit anarchistischen Strukturen jenseits der Grenze. Schon in unseren Namen verweisen wir auf eine, wenn auch damals kommunistische, Widerstandsbewegung, die ihre Stärke und politische Schlagkraft gegen den Nationalsozialismus vor allem aus ihren selbstverständlichen Freundschaften und Strukturen über die tschechoslowakisch-deutsche Grenze hinweg bezog. Daran wollen wir stärker anknüpfen und den Kontakt zu unseren FreundsternInnen jenseits der Grenze intensivieren, gemeinsame Projekte anstoßen und so weiter. Aber auch sonst wollen wir den Kontakt zu ähnlichen Projekten in Spanien, Italien und Slowenien verbessern. Es könnte ein transnationales Netzwerk aus libertären Tourismus- und Gedenkprojekten entstehen, das einerseits ein neues Kapitel in Sachen libertäre Gedenkkultur aufschlägt, andererseits mit Hinblick auf die Urlaubsangebote auch neue Impulse in der selbstorganisierten Reproduktionssphäre gibt. In diesem Sinne soll das von uns angestrebte Gelände auch ein Begegnungs- und Austauschzentrum werden. Alle LeserSternInnen laden wir herzlich ein, besucht uns, bucht einen Urlaub gegen Spende auf einer unserer Berghütten, unterstützt unsere Kampagne für ein libertäres Zentrum im Elbsandsteingebirge. Helft mit, anarchistische Experimente im nicht-urbanen Raum zu wagen. Infobox. Fragen, Anregungen, Urlaubsplanung, akfreizeit@reseop.net. Website, dresden.fau.org. Spende. Allgemeines Syndikat Dresden. KTO 4812891. BLZ 83065408. IBAN der 83065408000481891. BIC, SWIFT-Code, GENO-DEF1SLR. Kreditinstitut, VR Bank Altenburger Land EG. Verwendungszweck, Spende Libertäres Zentrum /SRB. Weltweit. Der Putsch ist der Staat, Revolution ist Freiheit. Anmerkung aus der Redaktion, nach dem Putschversuch in der Türkei ging die Regierung um Präsident Erdogan hart gegen ihre vermeintlichen Feinde vor. Zehntausende Staatsbedienstete in Armee, Polizei, Justiz, Schulen und Universitäten wurden von ihren Stellen enthoben, Tausende festgenommen. Am 20. Juli wurde Lehrenden an staatlichen Universitäten ein pauschales Ausreiseverbot erteilt und der 3-monatige Ausnahmezustand über das ganze Land verhängt. Die folgende Erklärung der revolutionären anarchistischen Aktion wurde bereits am 17. Juli, also 2 Tage nach dem Putschversuch, verfasst. Der Putsch, der seit dem Militärputsch 1980 eine zwangsläufige Realität des Staates in dieser Gegend ist, zeigte sich nach 36 Jahren in der Nacht des 15. Juli. Viele staatlichen Gebäude wurden für einige Stunden während der sich auf Istanbul und Ankara stützenden Militärmobilisierung blockiert. Der Putsch startete mit dem Überfliegen Ankaras durch Kampfflugzeuge und der Blockade von Brücken in Istanbul durch Soldaten und setzte sich fort mit der Geiselnahme des obersten General der Armee sowie Panzern und Schüssen auf den Straßen. Viele staatliche Gebäude wurden von F-16, Kampfflugzeugen und Helikoptern beschossen, unter anderem das Parlamentsgebäude und die Hauptquartiere des Geheimdienstes. Es gab an vielen Stellen bewaffnete Zusammenstöße zwischen Soldaten und Polizei. Infolge der Ereignisse wurde die Sendung des Staatsfernsehens unterbrochen und die Putscherklärung eines Rat für Frieden und Heimat verlesen. Als der 5-Stunden-Putsch endete, waren mehr als 100 Soldaten, mehr als 80 Polizisten und mehr als 80 gegen den Putsch Protestierende gestorben. 2839 Soldaten, unter ihnen viele von hohem Rang, wurden festgenommen. Während der vergangenen 36 Jahre war der Putsch ein Werkzeug der politischen Unterdrückung, Gewalt und des Niederhaltens und wurde von der Armee immer und immer wieder als Drohung verwendet. Für uns, die Unterdrückten, besteht kein Zweifel, Putsch bedeutet Folter, Unterdrückung und Massaker der Menschen in dieser Gegend in diesen Zeiträumen. Es ist klar, dass ein Gebilde, das seine Macht von seinen Massakern hernimmt, weiterhin Massaker im Namen des Schutzes der unteilbaren Einheit des Landes begehen wird. Der jetzige Putsch ist ein Ergebnis von Machtkämpfen zwischen Gruppen innerhalb des Staates. Vielleicht führt die verdeckte Existenz von Machtgruppen außerhalb des Staates zu einer weitläufigeren Definition desselben. Woran allerdings kein Zweifel besteht, diejenigen, die ihre Macht infolge des 5-Stunden-Putsches gefestigt haben, sind die derzeitige Regierung und der Staatschef. Die Nacht, die als Militärputsch begann, wurde zu einem demokratischen Feiertag gemacht, als die Staatsmacht die Kontrolle erlangte. Die regierende Partei, die AKP, gewann nach ihrem Sieg über den Putsch den Titel Putsch abgewehrt, zusätzlich zu ihrer Legitimation durch das Prädikat gewählt. Während der Nacht machten alle TV-Kanäle Sendungen, die diesem Sieg dienten und durch Propaganda die Illusion einer Demokratie erzeugten, die sich in Tayyip Erdoğan personifiziert. Diese Propaganda wurde auch von solchen Medien fortlaufend betrieben, die bisher als oppositionell bekannt waren. In diesem Kampf um die Staatsmacht stellten sich die Medien nicht nur an die Seite Tayyip Erdoğans, sondern übernahmen auch die Rolle, die Menschen auf die Straßen zu rufen. Ebenso wie die Medien tappten auch die oppositionellen Parteien im Parlament, die seit Beginn des Vorgangs nicht mit ihrer Unterstützung für die AKP sparten, in die hintere andere am Politik machen, Falle der Staatsmacht. Deren Haltung, sich auf die Seite der Demokratie gegen den Putsch zu stellen, ist eine Maske für ihre politische Bewusstlosigkeit. Dies zeigt deutlich, dass sie auf kurze Sicht nichts anderes aufbieten werden als verstärkte staatliche Politik. Diejenigen, die bereit sind zu sterben, wenn Tayyip Erdoğan es sagt, und schießen, wenn er es ihnen sagt, die Plätze mit "Wir wollen Todesurteile" Parolen füllen und darauf aus sind, jeden zu lynchen, den sie in die Finger bekommen, als Unterstützer, SternInnen der Demokratie zu definieren, ist das nicht ein Zeichen der politischen Lähmung dieser Oppositionsparteien? Mit dem Putsch und dem Sieg über den Putsch hat die AKP nun das Umfeld, das sie braucht, um die ideologische Umgestaltung der Gesellschaft zu erreichen. Die 50%, die sich kaum zu Hause zurückhalten können, wie Tayyip Erdoğan es während der Gezi-Proteste als Drohung formulierte, waren auf den Straßen. Die faschistische Kultur spielt eine bedeutende Rolle bei der ideologischen Umgestaltung, die sich überall, vom Rechtsstaat bis zum sozialen Leben vollzieht, und sie wurde aufgeweckt von denen, die vom Staat auf die Straßen mobilisiert wurden. Und nicht nur das, sie waren verkleidet als Menschen, die versuchen, ihre demokratische Macht zu erhalten. Es ist nicht schwer zu erraten, wie diese demokratischen Mobilisierungen den Unterdrückten in verschiedenen Wegen an verschiedenen Orten begegnen werden. Wir haben bereits gehört von Lynchmobs, die gegen solche vorgegangen sind, die nicht die Seite der Staatsmacht gewählt haben. Dieser Kampf von Machtgruppen, die versuchen, sich die Staatsmacht anzueignen, welche nur auf der Spitze wachsender ökonomischer und sozialer Ungerechtigkeit agiert, ist nichts als die Verewigung der Autorität der Unterdrückenden über die Unterdrückten, um die Freiheit der Unterdrückten zu zerstören. Es gibt keinen Zweifel, dass weder die sichtbare noch die unsichtbare Diktatur, weder das militärische noch das zivile Gebilde, weder der Putsch noch die Wahl von politischen Mächten, die Feinde der Menschen sind, irgendetwas mit dem Wille des Volkes zu tun haben. Wir, die glauben, dass das freie Leben nicht durch einen Putsch oder Wahlen geschaffen werden kann, verstehen die Existenz des Staates als Putsch gegen die Freiheit, und unsere Revolte wird weitergehen, bis sie eine freie Welt erschafft. Der Staat ist der Putsch, die Revolution ist Freiheit. Was wir alle brauchen, ist, keine Hoffnungen auf den Kampf zwischen Autoritäten zu setzen, sondern zu wissen, dass unsere Hoffnung die Revolution für die Freiheit ist. Chile Teil 3, nach gescheiterten Aufständen, libertäre Gründenpartei. Chile, 2016, die anarcho-kommunistischen Gruppen Frente de Estudiantes Libertarios, FEL, und Organización Comunista Libertaria, OCL, haben eine Partei gegründet. Die Izquierda Libertaria soll nun die kommunalen Parlamente erobern. Was ist passiert? Noch 2012 wurde am internationalen anarchistischen Treffen im schweizerischen St. Emir die Rückkehr des Anarchismus in Lateinamerika gefeiert. In St. Emir waren auch verschiedene anarchistische Organisationen aus Chile vertreten, darunter die FEL, Front der Libertären Studierenden, und die OCL, libertär-kommunistische Organisation, welche stark Verbindungen zueinander pflegten und dem internationalen Netzwerk anarchismo.net nahestanden. Die FEL war mit mehr als 300 Mitgliedern eine der stärksten und populärsten studentischen Organisationen und 2014 wurde erstmals seit über 80 Jahren wieder eine Anarchistin ins Präsidium der landesweiten Studierendenföderation gewählt. Die OCL, die lange Zeit halbklandestin agierte, hatte eine starke Präsenz unter Hafenarbeiter-Innen und Minenarbeiter-Innen, welche regelmäßig ihre Sparten lahmlegen. Warum haben sich die FEL und die OCL nun entschieden, in die institutionelle Politik einzusteigen? Schauen wir uns den Lauf der Ereignisse seit 2011 an. Der Aufstieg der FEL während der Studierendenproteste von 2011. 2011 ereigneten sich in Chile die bisher größten Proteste gegen neoliberale Politik, vor allem in Bezug auf Bildung. Am Höhepunkt der Proteste gingen bis zu 1 Million Menschen auf die Straße, um kostenlose und qualitativ gute Bildung zu fordern. Diese Proteste schafften es, Diskussionen über die Auswirkungen der neoliberalen Reformen in die öffentliche Debatte zu bringen und prägten damit eine ganze Generation. Schulen und Unis wurden besetzt, Teile des öffentlichen Lebens standen still und trotzdem endete das Jahr mit keinem einzigen Erfolg auf Ebene der Regierungspolitik. Die damalige rechte Regierung unter Sebastián Piñera vergab als Trostpflaster ein paar Stipendien und senkte den Zins für Kredite, die viele Studierende aufnehmen müssen, um ihre horrenden Studiengebühren von bis zu 5.000 Euro pro Semester zahlen zu können. Die Studierenden strömten während und nach den Mobilisierungen in Massen in die neuen Organisationen, die allgemeine Popularität genossen. Auch die FEL verzeichnete einen starken Mitgliederzuwachs. Jedoch waren viele der neuen Mitglieder keine überzeugten Anarcho-Kommunist-Unterstrichinnen, sondern vielmehr daran interessiert, Teil einer angesagten Gruppe zu sein. Dies veränderte die Komposition der Organisation, gerade auch deshalb, da viele der Mitglieder des FEL die Organisation nach Abschluss ihres Studiums auch wieder verlassen, außerdem, so ein ehemaliges Mitglied, gab es keine ausreichende Schulung der Neumitglieder. Ungebrochener Siegeszug der neoliberalen Politik, erfolglose Protestroutine und die Hoffnung auf einen linken Präsidenten. Die folgenden Jahre waren zwar von regelmäßigen Protesten begleitet, doch erreichten die Mobilisierungen nicht mehr die Stärke von 2011. Folglich gab es auch praktisch keine politischen Erfolge. Die chilenische Linke wurde in jene Zeit zurückversetzt, in der sie lediglich versuchte, neoliberale Reformen zu verhindern und selbst darin scheiterte. Die soziale Krise, die geprägt war von Autoritarismus, Konsumismus, fehlender Sozialhilfe, Verschuldung, Privatisierung des öffentlichen Lebens und Individualismus, hielt unvermindert an. Die regelmäßigen Demonstrationen mit bis zu über 100.000 Teilnehmer-UnterstrichInnen verkamen zu einem Ritual, ebenso die Besetzungen von Schulen und Unis. Dabei verloren viele die Hoffnung, wirklich etwas verändern zu können. als 2013 während den Präsidentschaftswahlen mehrere Vertreter-Innen der Linken kandidierten, kam im FEL die Diskussion auf, inwieweit sich die soziale Lage verbessern ließe, wenn ein Linke-R-Kandidat-In gewählt würde. Zu dieser Zeit entstand das Wahlbündnis Tutks a la Moneda, alle zur Moneda, dem Regierungssitz, welches das Volk ins Regierungsgebäude bringen wollte. Manche Sektionen der FEL begannen immer deutlicher den Präsidentschaftskandidaten des Bündnisses, Marcel Claude, zu unterstützen. Dieser schnitt am Ende mit knapp 3% der Stimmen deutlich schlechter ab, als manche erhofften und fiel darüber hinaus in ein tiefes Schuldenloch. Gleichzeitig wurde mit Unterstützung der FEL die anarchistische Feministin Melissa Sipplich-Voeda zur Präsidentin der Gesamtchilenischen Studierendenföderation gewählt. Sipplich-Voeda kam aus der anarcha-feministischen Organisation La Alzada, welche dem FEL zu jener Zeit nahe stand. Jedoch, so eine Aktivistin von der Alzada, wurde sie während ihrer Zeit als Präsidentin von der FEL vernachlässigt und musste sich auf die Unterstützung von der Alzada verlassen, obwohl sich diese nicht als Studierendenorganisation versteht. Die FEL wich derweil immer stärker von den anarchistischen Prinzipien ab. Die Spaltung des FEL. Noch im selben Jahr, 2014, spaltete sich die FEL komplett. Von einigen Exponent-Innen der FEL wurde eine neue Strategie veröffentlicht, die sogenannte Ruptura Democratica, demokratischer Bruch, ein Konzept, welches von der spanischen kommunistischen Partei zu Zeiten des Franco-Regime entwickelt worden war. Dieses Konzept betrachtet in den genannten Situationen jegliche Veränderungen von außen durch das politische System verunmöglicht. Dieses Konzept betrachtet in den genannten Situationen jegliche Veränderungen von außen, durch die das politische System verunmöglicht wird. Deshalb sei es wichtig, innerhalb des Systems kleine Reformen anzustoßen, welche die Handlungsspielräume der sozialen Organisationen erweitern würden. Gleichzeitig etablierte sich die Idee einer einheitlichen Organisation mit verschiedenen Fronten, so sah sich die FEL mit der OCL als Teil der gleichen Organisation, personelle Überschneidungen gab es ohnehin bereits, wobei die erste an der Front der Studierenden kämpft und die zweite an der Front der Arbeiter-Innen. Als Reaktion auf diese Neuorientierung begannen viele Anarchist-Innen, die nicht einverstanden waren mit der neuen politischen Richtung, sich von der Organisation zu entfernen. Andere versuchten den Prozess innerhalb der Organisation zu stoppen, wurden allerdings in vielen Fällen wegen der Bildung geheimer Gruppen innerhalb der Organisation ausgeschlossen. 2015, Studierende plus Arbeiter-Innen plus Hauslose gleich Izquierda Libertaria. Das FEL veränderte so während des Jahres 2014 seine politische Orientierung. Dieser Prozess fand 2015 mit der Gründung der Partei Izquierda Libertaria, 49, Libertäre Linke, sein vorläufiges Ende. In dieser Partei sind nun die verschiedenen Fronten unter einem Dach vertreten, mit dem FEL die Studierenden, mit der OCL die Arbeiter-Innen und mit UKMAU eine Organisation von Hauslosen, welche für würdigen, selbstbestimmten Wohnraum kämpfen. Diese Organisation ist vor allem in einer Gemeinde in Santiago vertreten und ist bekannt für ihre regelmäßigen Straßenblockaden. Vor kurzem erreichte UKMAU, dass der Staat ihnen einen Sozialbau nach den Wünschen und Vorstellungen der Bewohner-Innen bezahlt. Der Wortführer-Innen kandidiert für das Bürgermeister-Innenamt der Gemeinde in den diesjährigen Wahlen. Darüber hinaus wurde auch eine feministische Front gegründet. Dies führte vor kurzem dazu, dass die unabhängige anarcha-feministische Organisation La Alzada extrem an Mitgliedern verlor, da viele AktivistInnen zu 49 übertraten. Das FEL als Teil des allgemeinen Trends hin zur parlamentarischen Politik. Mit seiner Hinwendung zur institutionellen Politik gleicht das FEL einer ganzen Reihe von Gruppierungen der außerparlamentarischen Linken, die nach 2011 ihre Blütezeit erlebt haben und wegen der ausgebliebenen sozialen Revolution hoffen, in der parlamentarischen Politik mehr Erfolg zu haben. Es dürfte in dem Sinne nicht überraschen, wenn die 49 im nächsten Jahr auch an den nationalen Parlamentswahlen teilnimmt. Viele der aus dem FEL ausgeschlossenen Anarchist-Innen gruppierten sich im vergangenen Jahr neu in der Organisation Axin Libertaria, AL, Libertäre Aktion, welche allerdings bei weitem nicht die Tragweite und Stärke der damaligen FEL hat und außerdem wieder eher den kleinen, versprengten anarchistischen Organisationen gleicht, wie sie auch in Europa häufig anzutreffen sind und welche es nur mit Mühe schaffen, in aktuellen Debatten eine halbwegs tragende Rolle zu übernehmen. Malte Seiwert, Santiago de Chile. Kultur, Alltag. Versuch, eine politische Ewigkeit zu definieren. Interview mit den Kindern des Krieges. Monate sind ins Land gezogen, seitdem die letzte Veröffentlichung des Autor-Stern-Innen-Kollektives erschienen ist. Carla Kolumna hat sich aufgemacht, um den Kindern des Krieges einen Besuch für ein Interview abzustatten. Carla Kolumna, wer seid ihr? Die Kinder des Krieges, wir sind nur, weil wir nicht sind. Sobald wir sind, wären wir nicht mehr. Und auch sobald wir nur schon wären, wären wir schon nicht mehr. Carla Kolumna, genau das Negative ist also das Positive. Die Kinder des Krieges, schön wär's. Nein, nur in dieser Offensichtlichkeit, dem Verweigern, dem Nicht-Mitmachen von dem Leo Löwenthal einst sprach, das Widerständige, wir, als die autonomen politischen Subjekte, die wir dereinst am Horizont der Geschichte aufgetaucht sind und mit dem kindischen Leichtsinn begannen, Fragen zu stellen und Kritik zu üben. Und dann zuerst lernen mussten, uns zu verteidigen. Nein, nicht genau das Negative ist das Positive. Weil doch genau das wirklich Positive nur noch das ist, was überhaupt noch wirklich negieren kann, der konstruktive Aufbau, die Bereitschaft, den Krieg zu gewinnen, das anarchistische Leben als unsere Liebe zur Autonomie. Carla Kolumna, was ist der Friedort? Die Kinder des Krieges, wir hätten weiter verschwinden können, einfach nicht wiederkommen und für immer fortbleiben können. Wir hätten sagen können, dass dort, wo alles da ist, um uns zu vernichten, es, diese grenzenlose Positivität der Zerstörung, die sich als Herrschaft ohne Außen konstituiert hat, dass wir dort nur mehr aussteigen und ins Exil fliehen hätten müssen. Wir haben diese Option gründlichst geprüft, nur um festzustellen, dass sie keine ist. Uns schwante schnell, dass wir das gelobte Außen im Innern des Empire nie hätten finden können. Stattdessen haben wir also mit der Metapher des Friedortes versucht, eine politische Ewigkeit zu definieren, ein anderes, positives und inneres Exilieren, jenes in den Widerstand zu beschreiben und die existenzialistische Konsequenz zu ziehen. Der Friedort beschreibt die politische Ewigkeit einer Existenz, die sich in einer Gemeinschaft, im Kollektiv, in der Kommune und den vielfältigen, weltweiten Bewegungen im Kampf um Befreiung konstituiert, als dieser milde Hauch von Freiheit und Selbstbestimmung, wie er unter den Verhältnissen der Zerstörung immer nur im Kampf gegen die Zerstörung sein darf. Als ein Menschsein in Form dieses großen, existenzphilosophischen Dramas eines geschichtlichen Subjektes, das als Teil des revolutionären Projektes, als Lebensbeitrag zur Verwirklichung der autonomen Option in eben dieser politischen Ewigkeit die eigene Lebenszeit überdauert. Als eine politische Ewigkeit, die von ihrem existenzialistischen Standpunkt aus betrachtet eine relative Ewigkeit bleibt, als Gebundenheit der eigenen Existenz an die Existenz der Menschheit, dem kollektiven Bewusstsein und der materiellen Welt. Als die antagonistische Verworfenheit im Kriege. Aber auch als die positive revolutionäre Existenz, die nichts als das pure Glück und die Freude ist, Anarchist Stern-Innen zu sein. Auf deren Schultern der Alp der Erfahrung lastet, dass die Flucht nach vorne kein Zurück mehr kennt. Dass Lüge und Wahrheit zuerst mal soziale Konstruktionen sind. Dass wir realisieren mussten, dass wir in einer Lüge gelebt haben, bis man uns die Wahrheit hat eimerweise schlucken lassen, um den Preis in dieser neuen Wahrheit permanent darum zu kämpfen, nicht in einer neuen, anderen Lebenslüge zu leben? Dass ein Teil der Autonomie in uns starb, zumindest die idealistische Vorstellung davon, als wir anfingen, sie zu verwirklichen, sie zu organisieren. Dass Revolutionärwerden in der ersten Person das große Thema ist, zuerst mal seine Themen für sich selbst klar zu kriegen. Und nicht zuletzt, der Friedort ist ein Bild, das wir im Herzen tragen, ein Ort, zu dem wir uns immer dann aufmachen, wenn die Repression anfängt zu wirken, wenn die Angst droht, uns den Verstand zu rauben. Kalla Kolumna, und es. Die Kinder des Krieges, es ist das, was ist, existenzphilosophisch betrachtet, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sartres Ekel in situationistischen Sequenzen. Es ist alles Scheiße. Das ist evident und nicht bloß Erzählung. Kalla Kolumna, zu eurer Erzählung, ihr rekurriert auf. Die Kinder des Krieges, zuerst auf die wirkliche Bewegung und nicht zuletzt sicher auf Walter Benjamin. Kalla Kolumna, genauer? Die Kinder des Krieges, als eben genau den Versuch, eine Gegenerzählung weiterzuschreiben, dieser kleine Ausblick auf diesem ungeheuerlichen Schlachtfeld der Regierung der Wahrheit, das sich Philosophiegeschichte nennt. Beizutragen, dieses Narrativ zuerst noch praktisch zu vollziehen. Diese Erzählung, die in der Geschichte der sozialrevolutionären Bewegungen immer da war und sich praktisch fortentwickelt hat. Dass der Kommunismus, die autonome Option, doch nur diese wirkliche Erzählung ist, die als anarchistisches Moment in den Revolutionen der Geschichte zu sich selbst gekommen ist. Kalla Kolumna, das riecht nach Fortsetzung. Weitere Projekte. Die Kinder des Krieges, wie alle anderen Freunde auch, an der autonomen Option arbeiten. Analyse und Diskussion. Affirmation und Entunterwerfung. Bisher habe ich versucht, das Problem in Begriffen des Widerspruchs und der Negation zu skizzieren. Damit ist aber noch sehr wenig gesagt. Man spricht oft recht geläufig davon, den Kapitalismus abschaffen, zerschlagen oder aufheben zu wollen und weiß doch zumeist nicht, was man damit sagt. In der Regel verbergen solche stehenden Formeln, und so auch hier, ein ungedachtes und ein Problem, indem sie es durch ein bloßes Wort ersetzen, das so zu einer Art Platzhalter dieses Ungedachten wird und das die Lösung des Problems auf später verschiebt. Was heißt es, den Kapitalismus abzuschaffen, zu zerschlagen oder aufzuheben? Welche Ideen, Handlungen und materiellen Prozesse sind dazu nötig? Indem wir diese Wörter, zerschlagen, abschaffen und so weiter, verwenden, vermeiden wir es zugleich, eben darüber genauer nachzudenken. Das Problem in negativen Begriffen zu stellen, verunklärt zudem, dass es sich hierbei wesentlich um einen aufbauenden und transformativen Prozess handelt. Da die Weise, in der unsere Gesellschaften sich erhalten, kapitalistisch dominiert ist, ist es nur möglich, den Kapitalismus, das heißt die Gesellschaftsformation, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, abzuschaffen, insofern und insoweit es gelingt, die Reproduktionsweise selbst dieser Gesellschaften zu verändern, das heißt in eine andere Reproduktionsweise zu überführen, die es den Leuten, also uns, erlaubt, sich anders zu erhalten und anders zu leben. Wie ist dies in unseren Städten möglich? Wie ist es möglich, nicht für das Kapital zu arbeiten, sondern für die freie Gesellschaft? Die Frage ist ganz und gar, wie heute, in unserer Situation, so etwas entstehen kann wie ein dichtes Netz föderierter Kommunen 1, wie es also möglich ist, dass Leute, die in vielerlei Verhältnissen je individuell der Macht gegenüberstehen, sich auch noch verbindlich aufeinander beziehen, um ihrerseits eine Macht auszubilden, einen Nichtstaat im Staate 2. Es gibt heute ganz überwiegend nur lauter individuelle Rechtssubjekte, die in Ausbildungs-, Arbeits-, Versicherungs-, Miet-, Kaufverträgen und so weiter auf Staat und Kapital bezogen sind und deren Individuation sich in dieser Bezogenheit als nach Zahl und Qualität massenhafte Vereinzelung vollzieht. Notgedrungen bestätigen und vertiefen sie so ihre faktische Unterwerfung durch die Bewegungsformen selbst, in denen sie sich reproduzieren, durch die alltäglichsten Verrichtungen, durch Lohnarbeit und Konsum. Um mit dieser Logik zu brechen, ist es nötig, die Bewegungsformen der eigenen Reproduktion Schritt für Schritt zu modulieren und möglichst vollständig in Einrichtungen der kollektiven Freiheit zu überführen, die zu diesem Zweck überwiegend erst noch zu schaffen sind. Dies impliziert weit mehr als politische Arbeit, die Aufstellung von Forderungen oder Protest. Nur durch den Aufbau einer kollektiven Freiheitsordnung und die umfassende Restrukturierung dessen, was heute Bevölkerung heißt, ist es möglich, sich der Herrschaft zu entwinden. Nicht zuletzt, weil diese Herrschaft oft gar nicht als solche erfahren wird, ist dies äußerst schwierig. Es ist, meiner Ansicht nach, lohnend, heute die These und ihre Konsequenzen zu erproben, dass nicht die Verweigerung, die Ablehnung, der Aufruhr und das große Nein am Anfang stehen, noch bevor wir uns auflehnen können, müssen wir unterworfen worden sein und haben es selber getan. Am Anfang ist da ein Wesen, abhängig von der Zuwendung anderer, das Kontakt aufnimmt mit seiner Umgebung, seine Fähigkeiten erprobt, sie ausbaut und steigert, das eine Welt entwirft, um in ihr zu wachsen. Dieses einfache Streben muss gebrochen werden, damit die Gesellschaft, so wie sie heute ist, bestehen kann. Die jungen Leute, die gegen sie rebellieren, haben völlig recht. Sie kommen auch nicht irgendwann zur Vernunft, deren oft noch unklarer aber sicherer Ausdruck vielmehr diese Rebellion selber ist, sondern werden in aller Regel ein weiteres Mal gebrochen. Die Wiederholung bestätigt die erste Demütigung und schreibt sie fest. Die allerwenigsten erholen sich von ihr und versuchen es noch einmal. Sie sind erfolgreich sozialisiert und fertig für den Markt. Unterordnung muss erlernt werden. Zur Vernunft kommen kann jetzt nur noch heißen, die Ausweglosigkeit der Situation zu akzeptieren und sich in sie fügen. Der sichere Instinkt, der sie anfänglich geleitet hat, ist oft auf immer schwankend und verwirrt. Unterworfen sein und es nicht sagen dürfen, nicht sagen können oder eigentlich wissen, nur so ist die enorme Passivität, die Starre und Regierbarkeit der allermeisten noch angesichts der hereinbrechenden Katastrophe erklärlich. Hiermit muss eine anarchistische Stadtpolitik brechen. Sie muss an die Kräfte der Rebellion appellieren und sie der kühlen Überlegung verschwistern. Von der affirmativen Position, die gedemütigt, an ihrer Entfaltung gehindert, in ihrer Realisation gelenkt, unterworfen und in die Position gehegter Antagonismen manövriert wurde, geht sie über zur gezielten Affirmation, die das Entgegenstehende umfassend negiert. Es handelt sich also um die Wiederentdeckung und die Ausbildung einer Kraft, die sich allseitig reproduziert und wächst, was einen ungeheuren Prozess der Diskussion nötig macht, des Austausches und der Integration unterschiedlicher Perspektiven, der Erfindung neuer Praxisformen und ihrer Konstellation, der Infragestellung der Trennungen, der verfestigten Lager und Partikularismen, der jeweiligen Lieblingsansichten und der eingeschliffenen revolutionären Phrasologie des letzten Jahrhunderts. Der oft kaum merklichen Veränderung auch noch sämtlicher Beziehungen und selbst der affektiven Bindungen an den kaputten Charme dieser Welt. Anarchistische Stadtpolitik ist eine Politik gegen das System der Trennungen von sich selbst und voneinander durch die Trennung von den Bedingungen der eigenen Existenz. Diese Politik, der es im Übrigen egal ist, ob man sie anarchistisch nennt, negiert also umfassend und doch ist sie das Gegenteil einer nihilistischen Politik. Indem sie ihre Initiativen plant, ihre Handlungen koordiniert und ihre eigene sich ausdehnende Reproduktion gewährleistet, das heißt ihr Subjekt im Kampf zusammenfügt und affirmiert, gerät sie überall mit den bestehenden Mächten in Konflikt. Auch in den sogenannten Abwehrkämpfen, in Angriff und Kritik, geht es nur darum, den Raum ihrer positiven Entfaltung zu erweitern. Aufbau und Restrukturierung. Es ist nicht möglich, über Stadtpolitik zu reden, ohne zugleich über die Art der Beziehungen der Leute untereinander in einer Stadt und darüber hinaus zu sprechen. Die Stadt, das sind nicht nur die Häuser und Straßen, sondern auch all diese Beziehungen, Warenflüsse, Neigungen und Diskurse, durch die allein die Dinge sind, was sie sind. Es ist nicht möglich, über eine anarchistische Stadtpolitik zu reden und das Ausmaß der Trennung zu ignorieren. Work will tear you apart again. Fast alles ist heute derart angeordnet, dass es eine offene Diskussion über die wesentlichen Dinge des Lebens überflüssig macht oder regelrecht unterbindet. Nicht nur die alltäglichen Beziehungen in der Form des Warentausches, die eine solche Diskussion zuverlässig ersetzen, oder in den Formen des Ästhetizismus und der kulturalistischen Rubrizierung, sondern auch das ganze System der schulischen und betrieblichen Hierarchien bis hin zu den universitären Curricula, Trends und Tabus, die zu beachten hat, wer weiterkommen will. Dazu all die kompensatorischen Formen des Privaten, der Freizeit, der Partyroutine am Wochenende, gegen deren Fortsetzung der Langeweile mit anderen Mitteln man sich betrinkt, oder andere Formen des ritualisierten Ausbruchs, die verschiedenen, durchaus liebenswürdigen, Schwundstufen dessen, was einmal Freundschaft hieß, das Elend überforderter Kleinfamilien, die Einsamkeit zu zweit in der Ehe oder romantischen Beziehung und das Heer von Singles und Ich-AGs, die ihre sexuellen Kontakte den Erfordernissen ihrer Projektökonomie anpassen. Wie ist es möglich, über all dies zu reden? Vielleicht nur ausgehend von einem Prozess, der etwas grundlegend anderes konstruiert, wozu es nötig ist, sich anders aufeinander zu beziehen, als wir heute gemeinhin aufeinander bezogen sind. Ein Prozess, ein Ziel, eine Orientierung, die andere Anforderungen stellt. Im Aufbau von Einrichtungen der kollektiven Freiheit wird die Rücknahme der Trennungen und die Restrukturierung der gesellschaftlichen Textur selbst plötzlich zur Notwendigkeit. Sie ist nur möglich durch eine Politik in der ersten Person, der Gruppen und Versammlungen und eines umfassenden Föderalismus, der sich natürlich nicht am Reißbrett entwerfen oder per Dekret gleichsam auf einmal einführen lässt, sondern nur allmählich dadurch herausgebildet werden kann, Spielräume in einer je konkreten Situation aufzuspüren, zu nutzen und zu erweitern, neue Verbindungen herzustellen, seine kollektiven Vermögen auszubilden und zu steigern. Dieser Prozess des Aufbaus einer radikalen Kraft, des praktischen Versuchens, der Vermehrung und Vermischung bislang getrennter Diskussionen, der Infragestellung des scheinbar Bekannten, der Zusammenfügung und Erfindung neuer Einrichtungen der Gegenseitigkeit, der Unterstützung und der kollektiven Freiheit befindet sich überall im Konflikt mit den Mächten, die die gegenwärtige Situation beherrschen und bestrebt sind, ihre Herrschaft über diese Situation auszubauen und zu sichern. Was dieser Prozess, dieser Aufbau der Kommune im Auge hat, ist eine Rücknahme der Trennung von Kapital und Arbeit sowie tendenziell von Wirtschaft und Politik, welche Trennung diese Sphären in der distinkten uns bekannten Weise zuallererst hervorgebracht hat und immer wieder neu hervorbringt. Die Politik entsteht als Polizei, indem sie sich vom Oikos trennt, den sie so zugleich entpolitisiert. Die Enteignung der Enteigner ist nicht tariflich verhandelbar. Die anarchistische Politik hebt all die Einrichtungen auf, welche die Leute von den Bedingungen ihrer Existenz und so zugleich voneinander trennen, indem sie andere Einrichtungen schafft. Was ganz grundlegend ins Auge gefasst werden muss, ist diese Restrukturierung der Beziehungen und der ganzen materiellen Realität, überhaupt der Bewegungsformen, in denen unsere Gesellschaften sich reproduzieren. Dies ist nur möglich, wenn ein Weg gefunden werden kann, das wiederzubeleben, was Möllerbuckchen, Bürgersinn und aktive Bürgerschaft, Citizenship, genannt hat Dreibuckchen, der im Aufkommen von Nachbarschaftsversammlungen in den USA der 70er Jahre ein untergründiges Anknüpfen an die Bürgerversammlungen, Citizen Assemblies, der amerikanischen Revolution sowie den kommunalistischen Föderalismus der französischen Revolution und der Pariser Kommune bemerkt hatte, bezog sich in diesem Punkt auf. Martin Buber IV., der von einer Restrukturierung im Doppelsinn sowohl der Vermehrung bzw. Verdichtung als auch der Veränderung der Beziehungen einer Gesellschaft sprach und also schrieb, unter Struktur einer Gesellschaft ist ihre Gesellschaftshaltigkeit, Gemeinschaftshaltigkeit zu verstehen, Strukturreich ist eine Gesellschaft in dem Maße zu nennen, als sie sich aus echten Gesellschaften, das heißt aus Orts- und Werkgemeinschaften und aus deren stufenweisen Zusammenschlüssen aufbaut. Gesellschaft besteht ihrem Wesen nach nicht aus losen Individuen, sondern aus Gesellungseinheiten und ihren Gesellungen. Dieses ihr Wesen ist durch den Zwang der kapitalistischen Wirtschaft und ihres Staates fortschreitend ausgehöhlt worden, so dass der moderne Individualisierungsprozess sich als Atomisierungsprozess vollzog. Nicht bloß, was man die Massen zu nennen pflegt, sondern die ganze Gesellschaft ist im Wesentlichen amorph, ungegliedert, strukturarm. 5. Es ist kein Geheimnis, dass Buber sich in dieser Hinsicht auf den Freund Gustav Landauer gestützt hat, der beteuerte, dass der Staat eine Aufgabe hat und eine unweigerliche Notwendigkeit ist, solange nicht da ist, was ihn zu ersetzen bestimmt ist, die sozialistische Wirklichkeit. 6. Den Staat abschaffen heißt, diese Wirklichkeit aufbauen. 1. Es ist nicht ratsam, diese Vokabel allzu schnell auf nur einen Sinn festlegen zu wollen. Viel besser wäre es, ihr die produktive Offenheit ihrer Bedeutung im revolutionären Paris zurückzuerstatten. Eine Ahnung von dieser Offenheit vermittelt Christine Ross, Kommunal Luxui. The Political Imaginario of the Paris Commune, London, New York 2015. Kropotkin hat sie festgehalten, indem er sagte, die soziale Kommune wird bald aufhören, etwas genau Bestimmbares zu sein, jedenfalls nicht mehr eine territorial abgegrenzte Anhäufung menschlicher Wohnungen, sondern vielmehr Ausdruck für eine Gruppierung von Gleichen, die weder Grenzen noch Mauern kennen, ders, Worte eines Rebellen, Rheinweg 1972, Seite 74, die Betonung liegt hier auf der Grenze, nicht auf dem Territorium, von dem das unsichtbare Komitee zu Recht sagt, dass die Kommune das ihrige bewohnen und dadurch gleichsam erschaffen muss, und hier finden wir auch einen weiteren Aspekt ihrer Definition, die Kommune ist also der Pakt, um sich gemeinsam mit der Welt zu konfrontieren. Er bedeutet, als Quelle der Freiheit auf seine eigenen Kräfte zu setzen, unsichtbares Komitee, an unsere Freunde, Hamburg 2015, Seite 155, online unter ill-will-editions.blr.com/page/2. Zwei diese Art topologischer, das heißt räumlicher Metaphern ist mitunter verwirrend und es ist eben nötig, sie als solche, als Metaphern, zu begreifen, die lediglich eine annäherungsweise und begrenzte Gültigkeit haben. Dann ist es möglich, das Verhältnis von Staat und Nichtstaat als eines der Überdetermination zu begreifen und nicht als das bloße Nebeneinander einer reinen Äußerlichkeit oder einer absolut heterogenen Innerlichkeit. Dass es irgendAnarchist-SternInnen gäbe, die sich von diesem Zwangsverhältnis ganz frei gemacht hätten, ist sicher keine angemessene Beschreibung der Situation, nicht zu reden davon, dass der Anarchismus immer mit Recht behauptet hat, dass niemand frei ist, solange nicht alle es sind. Ein Gedanke, den wohl Bakunin von Robespierre und mühsam von Bakunin übernimmt. 3. VGL. Mörebuchchen, die Agonie der Stadt, Aufstieg und Niedergang des freien Bürgers, Frankfurt am Main 1996. 4. Mörebuchchen, Bilder einer urbanen Zukunft, in ders Hierarchie und Herrschaft, Seite 130 bis 145, Berlin 1981, hier Seite 137. 5. Martin Buber, Pfade in Utopia, Heidelberg 1950, Seite 30. 6. Gustav Landauer, Schwache Staatsmänner, schwächeres Volk, in ders Beginnen. Aufsätze über Sozialismus, Wetzlar 1977, Seite 51 bis 53, hier 53, wieder in Glas BD 3. 1, Seite 232 bis 234. Revolution ist mehr als ein Wort, 23 Thesen zum Anarchismus. Von Alpine Anarchist Productions, AP, / Übersetzung. Intro. Seit Beginn des neuen Jahrtausends hat der Anarchismus einen starken Aufschwung erlebt. In einem breit rezipierten Artikel, den David Graeber und André Grobe im Jahr 2004 schrieben, wurde er gar als die revolutionäre Bewegung des 21. Jahrhunderts präsentiert und in einem vor kurzem erschienenen und auf zahlreichen Interviews basierenden Buch zu Occupy Wall Street, Translatingesetz Anarchie, meint der Autor Marc Bré, dass anarchistische Ideen die wichtigste ideologische Grundlage der Bewegung gewesen seien. Anarchistische Projekte, Zeitschriften, Buchmessen, Bezugsgruppen haben sich in den letzten 20 Jahren enorm vermehrt. All das sind gute Neuigkeiten. Gleichzeitig dehnt der Neoliberalismus seine Herrschaft beinahe ungehindert aus, die Gräben zwischen Reich und Arm vertiefen sich täglich, es werden Kriege geführt, die Überwachungsapparate haben Orwells CHE-Niveaus überschritten und nichts scheint fähig, die ökologische Zerstörung der Welt, wie wir sie kennen, aufzuhalten. Wenn die gegenwärtige Ordnung in irgendeinem ernstzunehmenden Maße herausgefordert wird, dann von religiösen Fundamentalist-SternInnen, Neofaschist-SternInnen oder, im besten Fall, von linken Bewegungen, die sich um charismatische Anführer und populistische Parteien scharen. Selbst wenn gerne auf anarchistische Aspekte in Massenprotesten verwiesen wird, von Kairos Tahrirplatz bis zu den Straßen von Ferguson, Missouri, ist es fragwürdig, ob selbst identifizierte Anarchist-SternInnen dort eine bedeutende Rolle spielten. Kurz, trotz des erwähnten Aufschwungs des Anarchismus scheint die Bewegung auf der großen politischen Bühne so marginalisiert zu sein wie eh und je. Angesichts dessen soll hier der Versuch unternommen werden, über die gegenwärtige Rolle des Anarchismus bzw. seine Stärken und Schwächen zu reflektieren. Der Text wurde kurz und prägnant gehalten, was Verallgemeinerungen unausweichlich macht. Er basiert auf Erfahrungen in West- und Mitteleuropa. Die Leser-SternInnen mögen entscheiden, wie sehr diese mit ihren eigenen übereinstimmen bzw. wie relevant sie für die Szenen sind, in denen sie sich bewegen. Was ist Anarchismus? In postmodernen Zeiten haben Definitionen oft einen schlechten Ruf, da sie unsere Gedanken angeblich in Käfige sperren. Das ist falsch. Es ist offensichtlich, dass Definitionen nur Werkzeuge der Kommunikation sind und keinen Anspruch darauf erheben können, das Wesen bestimmter Phänomene einzufangen. Eine nützliche Definition muss bestimmte Kriterien berücksichtigen, den Ursprung des Begriffs und etymologische Aspekte, seinen Gebrauch und Bedeutungswandel sowie die terminologische Kohärenz des jeweiligen Sprachsystems. Die folgende Arbeitsdefinition des Anarchismus ist in diesem Sinne zu verstehen. Der Anarchismus ist zunächst der Versuch, eine egalitäre Gesellschaft zu etablieren, die die freie Entwicklung ihrer Mitglieder ermöglicht. Der Egalitarismus ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass diese Möglichkeit allen zukommt und nicht nur ein paar Auserwählten. Die freie Entwicklung wird eingeschränkt von der freien Entwicklung anderer. Deutliche Grenzen lassen sich hier nicht ziehen, wo endet die Freiheit der einen und wo beginnt die der anderen, doch können sie verhandelt werden. Soweit unterscheidet sich die angebotene Definition des Anarchismus kaum vom marxistischen Ideal des Kommunismus. Der Unterschied liegt in ihrem zweiten Teil, nämlich dem Glauben, dass die Verwirklichung einer egalitären Gesellschaft, die die freie Entwicklung der Einzelnen ermöglicht, davon abhängt, dass politische Akteur-SternInnen die wesentlichen Werte einer solchen Gesellschaft unmittelbar in die Tat umsetzen, in der Gestaltung ihres Alltagslebens, ihrer Organisationsformen und ihres politischen Kampfes. Dies wird heute oft als präfigurative Politik bezeichnet und impliziert, dass keine Diktatur des Proletariats und keine wohlwollenden Avantgarden den Weg zu einer befreiten Gesellschaft ebnen können, sondern nur die Menschen selbstständig. Die Menschen selbst müssen auch die Strukturen entwickeln, die notwendig sind, um eine solche Gesellschaft erhalten und verteidigen zu können. Selbstverwaltung, gegenseitige Hilfe, horizontale Organisation und der Kampf gegen alle Formen von Unterdrückung sind Kernprinzipien des Anarchismus. Der Ursprung des Anarchismus als selbstdefinierte politische Bewegung findet sich in der sozialen Frage des europäischen 19. Jahrhunderts. In der Internationalen Arbeiterassoziation, besser bekannt als die Erste Internationale, waren Anarchist-SternInnen gemeinsam mit jenen politischen Kräften organisiert, die sich später zur Sozialdemokratie bzw. zum Leninismus entwickelten? 1. Wir halten diesen Ursprung für wichtig und sehen den Anarchismus als Teil der linken Tradition. Wir verwehren uns dagegen, ihn als Philosophie, Ethik, Prinzip oder Lebenshaltung zu begreifen, anstatt als politische Bewegung. Eine existenzielle Einstellung ist eine Sache, sich für politische Veränderung einzusetzen eine andere. Fehlt Letzteres, wird der Anarchismus leicht zu einer edlen oder schicken Idee, die mehr mit Religion oder Hipstertum zu tun hat als mit politischen Ambitionen. Gleichzeitig ist der Anarchismus mehr als anti-autoritärer Klassenkampf. Er schließt Aktivitäten mit ein, die vom Aufbauen sozialer Zentren über das Abbauen von Geschlechternormen bis hin zum Entwerfen alternativer Verkehrskonzepte reichen. Die präfigurative Dimension des Anarchismus beinhaltete immer Themen, die nicht in enge Definitionen der Linken passen: Ernährung, Sexualität, Spiritualität und Fragen persönlicher Ethik im Allgemeinen. Der Anarchismus und die Linke, Sozialdemokratie und Leninismus. Wird der Anarchismus als historischer Teil der Linken betrachtet, ist das Verhältnis zur Sozialdemokratie bzw. zum Leninismus zu klären. Dabei gilt es zunächst zu bedenken, dass das Ziel einer klassen- und staatenlosen Gesellschaft ursprünglich allen Strömungen gemeinsam war. Bei einer Kategorisierung der drei Strömungen ist vor allem im englischsprachigen Raum oft von links, Sozialdemokratie, linksradikal, Leninismus und Ultralinks, Anarchismus, die Rede. Dies ist irreführend. Wir sollten eher an ein Dreieck denken, in dem jede Strömung gleich weit von der anderen entfernt ist. Während der Anarchismus und der Leninismus eine revolutionäre Orientierung teilen und der Leninismus und die Sozialdemokratie marxistische Wurzeln, lehnen der Anarchismus und die Sozialdemokratie die Diktatur des Proletariats ab. Der Anarchismus steht der Sozialdemokratie genauso nahe wie dem Leninismus und so weiter. Die Hauptkritikpunkte, die von marxistischen Ideologen, sozialdemokratischen wie leninistischen, gegen den Anarchismus angeführt werden, sind: a. Der Anarchismus ist naiv, das heißt, er hat ein idealisiertes Verständnis menschlicher Natur und sozialer Organisation. B. Der Anarchismus ist unberechenbar, das heißt, seine politischen Aktionen sind orientierungs- und verantwortungslos, was im schlimmsten Fall die Machtübernahme reaktionärer Kräfte ermöglicht. C. Der Anarchismus ist kleinbürgerlich, das heißt, er ist so auf individuelle Freiheit konzentriert, dass er das Prinzip sozialer Gerechtigkeit vernachlässigt. Einiges an dieser Kritik ist zulässig, aber sie trifft nur bestimmte Tendenzen des Anarchismus. Im Allgemeinen war das anarchistische Verständnis der menschlichen Natur tatsächlich um vieles nuancierter als das anderer linker Strömungen, zum Beispiel was die Psychologie der Macht betrifft. Wenn es um politische Aktionen geht, mögen Anarchist-SternInnen manchmal orientierungs- und verantwortungslos handeln, doch die meisten ihrer Aktionen sind gut durchdacht und ausgearbeitet. Und während es individualistische Einschläge gibt, haben sie nie die Bewegung als Ganze charakterisiert. Wichtiger für uns ist vielleicht, dass der Anarchismus unabhängig von seinen tatsächlichen oder angeblichen Schwächen den marxistischen Strömungen gegenüber einige Vorteile besitzt. Der Anarchismus hat eine stärkere Kritik der Autorität formuliert. Was auch immer man über die angebliche Einfältigkeit anarchistischer Theorie sagen will, Michail Bakunin hat 1871 in Gott und der Staat das Schicksal der späteren Sowjetunion auf zwei Seiten zusammengefasst. Er sah voraus, dass die Machtübernahme einer revolutionären Partei zu einer neuen, herrschenden Klasse führen würde, die die Befreiung der Massen verhindert und ihren eigenen Untergang vorbereitet. Heute sprechen prominente Marxist-SternInnen wie John Holloway, Slavojik oder Alain Badiou von der Notwendigkeit eines Kommunismus ohne Staat und Partei, so als wäre das eine neue Erfindung. Anarchist-SternInnen haben das immer schon gesagt. Anarchist-SternInnen haben stärkeres Augenmerk auf die kulturellen Aspekte der Machtausübung gelegt. Der Marxismus konzentrierte sich letzten Endes auf die ökonomischen Verhältnisse bzw. die ökonomische Basis, die den kulturellen Überbau determiniert. Trotz verbaler Zugeständnisse an die Dynamik und Dialektik dieser Beziehung, ließen Marxist-SternInnen kulturellen Kämpfen selten die Aufmerksamkeit zukommen, die diese von Anarchist-SternInnen erhielten. Nicht nur die kulturellen Aspekte der Herrschaft wurden von Anarchist-SternInnen stets betont, sondern auch die Komplexität der Herrschaft. Nur wenige Tendenzen des Anarchismus haben die marxistische Neigung geteilt, vermeintlich nicht proletarische Kämpfe zu Nebenschauplätzen zu degradieren. Anarchist-SternInnen formulierten etwa eine deutlichere Kritik des Patriarchats und des Nationalismus. In einer Zeit, in der Begriffe wie multiple Oppression oder Intersektionalität hoch im Kurs stehen, kann der Anarchismus hier guten Gewissens eine Vorreiterrolle in Anspruch nehmen. Während die meisten klassischen Anarchist-SternInnen wie ihre marxistischen Gegenspieler von der Notwendigkeit wissenschaftlichen Fortschritts in der Errichtung einer befreiten Gesellschaft überzeugt waren, wird der Anarchismus weder von einem deterministischen Geschichtsverständnis noch von eurozentrischem Rationalismus geprägt. Er warnte früh vor quasi-elitären wissenschaftlichen Klassen und begrüßte Utopien, anstatt sie als dumme Hirngespinste abzutun. Angesichts eines heute stark angeschlagenen historischen Materialismus sammelt der Anarchismus auch hier Pluspunkte. Zumindest einige prominente Anarchist-SternInnen, unter ihnen Leo Tolstoi oder Gustav Landauer, betonten die Notwendigkeit einer spirituellen Revolution nicht als esoterischen Schabernack, sondern um darauf hinzuweisen, dass sich die Welt nicht verändern wird, wenn sich die Menschen nicht verändern. Eine spirituelle Dimension macht linke Politik reicher, nicht ärmer. Die anarchistische Skepsis dem historischen Materialismus gegenüber hat Anarchist-SternInnen von marxistischer Seite oft den Vorwurf des Voluntarismus eingebracht, das heißt, Anarchist-SternInnen wurden angeklagt, revolutionäre Prozesse vom Willen der Menschen, Voluntas, abhängig zu machen. Marxist-SternInnen bestanden darauf, dass das individuelle Bewusstsein und damit das Vermögen zu politischer Aktion von den ökonomischen Realitäten bestimmt wird. Es sind die Anarchist-SternInnen, die Recht haben. Es kommt zu sozialer Veränderung, wenn Menschen soziale Veränderung wollen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Vertrauen in die Wunder der Technologie in der Arbeit einiger Anarchist-SternInnen, zum Beispiel jener Murray Bookchin's, Paul Feyerabends oder der sogenannten und mit vielerlei Problemen behafteten Anarcho-Primitivist-SternInnen, in einer Weise in Frage gestellt, wie wir sie bei marxistischen Theoretiker-SternInnen nicht finden. In Zeiten, in denen die brisante Rolle der Technologie in den sozialen und ökologischen Krisen, die wir erleben, immer offensichtlicher wird, ist Anarchist-SternInnen dies positiv anzurechnen. Die Anarchist-SternIn ist die permanente Kritiker-SternIn. Aufgrund ihrer starken Skepsis sowohl totalitären Ideologien als auch Persönlichkeitskulten gegenüber sind Anarchist-SternInnen seit jeher geschwind, wenn es um die Entblößung von Ungereimtheiten in politischen Bewegungen geht. Auch wenn dies problematische Dimensionen hat, vom schlichten Lästigsein bis hin zum Verhindern kollektiver Organisierung, ist es ein ungemein wertvoller Mechanismus, um Machtverhältnisse vor Erstarrung und Dogmatismus zu bewahren. Die präfigurative Politik des Anarchismus verleiht ihm eine stark praktische Dimension, die Änderungen in unserem Alltagsleben in einer Weise motiviert, die andere politische Ideologien kaum erreichen. Der Fokus des Anarchismus auf Vielfältigkeit bedingt auch vielfältige politische Ausdrucksformen. Was Kreativität und Innovation betrifft, zeigt sich der Anarchismus um einiges cleverer als die marxistische Linke. Anarchismus und Revolution. Die größte Schwäche des Anarchismus ist das Fehlen eines überzeugenden Revolutionskonzepts, wenn wir Revolution als radikale Umverteilung von Macht und Reichtum verstehen. Angesichts der revolutionären Ansprüche des Anarchismus ist dies bemerkenswert. Sich von reformistischen, liberalen oder gemäßigten Kreisen zu distanzieren, ist ein wesentlicher Bestandteil anarchistischer Identität. Keine anarchistische Gesellschaft nennenswerter Größe wurde je außerhalb kriegerischer Umstände etabliert. Keine von ihnen hielt sich länger als ein paar Jahre. Anarchist-SternInnen geben dafür gerne der Ruchlosigkeit kapitalistischer Lakaien und marxistischer Hinterhältigkeit die Schuld. Zwar sind diese Anklagen nicht aus der Luft gegriffen, doch als Erklärung für das bescheidene, revolutionäre Fazit des Anarchismus reichen sie nicht aus. Ein wichtiger Faktor ist, dass Anarchist-SternInnen sich aus guten und ehrenwerten Gründen weigern, eine Rolle einzunehmen, die die meisten Revolutionen verlangen. Die oft zitierten Worte Friedrich Engels treffen diesen Punkt: Haben diese Herren nie eine Revolution gesehen? Eine Revolution ist gewiss das autoritärste Ding, das es gibt, sie ist der Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung dem anderen Teil seinen Willen vermittels Gewehren, Bajonetten und Kanonen, also mit denkbar autoritärsten Mitteln aufzwingt. Anarchist-SternInnen haben auf dieses Dilemma keine hinreichenden Antworten. Versuche wurden gemacht, doch sind sie wenig befriedigend. Die wichtigsten lassen sich wie folgt zusammenfassen. A. Das Setzen auf einen Ausstieg, der seine stärkste theoretische Fundierung in den Siedlungstheorien Gustav Landauers fand. Landauer gemäß sollte eine anarchistische Gesellschaft mithilfe autonomer ländlicher Gemeinschaften und Kooperativen von der Basis her aufgebaut werden, mit Frontalangriffen ließe sich der Staat nicht beseitigen. Die Idee ist wunderschön, doch radikale Kommunen sind in den letzten 150 Jahren gekommen und gegangen, ohne Staat und Kapital viel Kummer zu bereiten. Sobald sie den Herrschenden lästig werden, werden sie zerstört oder in den kapitalistischen Markt integriert. Die Kommerzialisierung alternativer Kultur in den vergangenen Jahrzehnten ist dafür nur ein schlagendes Beispiel. B. Ein radikaler Reformismus, dessen Befürworter SternInnen von einer Revolution in Schritten sprechen oder von einer Revolution als Prozess im Gegensatz zu einer Revolution als Bruch. Was sich hinter diesen Formeln verbirgt, ist selten mehr als klassischer Reformismus, aufgepäppelt mit ein bisschen radikaler Rhetorik. Der Ansatz sollte uns hier nicht weiter beschäftigen. C. Eine Begeisterung für den Aufstand, die Revolution nicht in struktureller Veränderung, sondern in Momenten unmittelbarer Ermächtigung sieht. An Aufständen ist nichts falsch. Sie offenbaren soziale Widersprüche, kehren Machtverhältnisse um, wenn auch nur temporär, inspirieren und tun vieles mehr. Aber sie ändern selten etwas an den grundlegenden Machtstrukturen, und wenn sie dies tun und zum Schaffen eines Machtvakuums beitragen, kann dieses leicht von reaktionären Kräften ausgenutzt werden, wenn emanzipatorische Gegenstrukturen fehlen. Aufstände sind wichtige Teile von Revolutionen, sie jedoch mit der Revolution gleichzusetzen, bedeutet, aus einem Bullei ein ganzes Eishockeyspiel zu machen. D. Das Vertreten eines Kollapsismus, der jeden Versuch, die gegenwärtige Ordnung zu verändern, als sinnlos betrachtet, da nur katastrophische Ereignisse deren Ende bringen können und werden. Anarchistischer Aktivismus besteht demnach darin, sich auf die Katastrophe vorzubereiten, um die kollabierenden Machtstrukturen, die Zivilisation, mit kleinen und unabhängigen anarchistischen Gemeinschaften zu ersetzen. Das Hauptproblem dieses Szenarios ist die Abwesenheit eines jeden Mechanismus außer des Rechts des Stärkeren, um die in dieser Zukunftsvision unvermeidlich auftretenden sozialen Konflikte zu bewältigen. Kurz, aus Kollapsismus wird schnell Sozialdarwinismus. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, bleibt die Annahme eines Kollapses eine fragwürdige Basis für politischen Aktivismus.

denn die Bedürfnisse aller Betroffenen sollen berücksichtigt und Minderheitsmeinungen nicht unterdrückt werden. Das Konsensverfahren soll den Weg bereiten, so dass man sich nicht zwischen konkurrierenden Positionen entscheiden muss, sondern dass verschiedene Bedürfnisse miteinander in Einklang gebracht werden. Eine kooperative Synthese aller konkurrierenden Meinungen mit einem Gewinn für alle Seiten stellt hierbei das Ideal dar, WFGAB 2004, Seite 13 FF. Lasst uns auch davon ausgehen, dass ein herrschaftsfreier oder herrschaftsarmer Umgang miteinander erlernt werden muss, sind wir doch großteils unter anderen Bedingungen aufgewachsen. Bei diesem Prozess helfen selbst gesetzte Regeln. So kann festgestellt werden, dass vor allem AnarchistSternInnen sich regelmäßig auf formale Regeln einigen, um sich in einer egalitären Art und Weise zu organisieren, Haug 2013, Seite 715 Übersetzung der Verfasser. Wie sehen diese Regeln aber konkret aus? Wie wird Konsens konkret umgesetzt und wie kann dabei Frustration vermieden werden? Grundlegend für den Erfolg einer Entscheidung im Konsens ist der Wille und die Bereitschaft der Beteiligten, eine Lösung im Konsens zu finden, sowie ein gemeinsames Ziel, Urfalino 2014, 17 F. Es muss sich in Gruppen also etwas herausbilden, was wir als Konsenskultur bezeichnen wollen. Diese Konsenskultur ermöglicht es, das Konsensverfahren möglichst herrschaftsfrei zu durchlaufen. Konsensverfahren. Gruppengefühl. Gerade in den Anfangsphasen sind regelmäßige, auch informelle, Treffen zum Aufbau eines Gruppengefühls von Vorteil. Der Abbau von vorhandenen Hierarchien kann aktiv angegangen werden, zum Beispiel durch die Weitergabe von Wissen, ein Nachmittag Vereinsbuchhaltung für AnfängerSternInnen, oder Kontakten, Liste mit Ansprechpersonen wie zum Beispiel WebdesignerSternInnen. Die aktive Einbindung von Neuen durch Aufgabenverteilung oder einem PET-SternInnen-System hilft ungemein, um Altershierarchien zu vermeiden und Freundschaftsklicken aufzubrechen. Sprache ist ein Faktor, der zu Problemen führen kann, daher sollte immer auf die Notwendigkeit von Übersetzungen oder einfacher Sprache geachtet werden. Ziel und Strukturen der Gruppe transparent allen Mitgliedern der Gruppe zugänglich zu machen erhöht ebenfalls die Identifikation mit der Gruppe. Konsenskultur. Ein stärkeres Gruppengefühl kann den Willen, eine Lösung zu finden, steigern, aber damit Hierarchien abgebaut werden und Entscheidungen im Konsens getroffen werden können, bedarf es auch einer bestimmten Kommunikation miteinander. Die Regeln der gewaltfreien Kommunikation von Rosenthal können dazu einen Beitrag leisten. Konsenskultur umfasst aber einiges mehr. Beim Ausprobieren und Erlernen einer solchen Kultur hilft es, sich mit Kommunikationswegen und Regeln auseinanderzusetzen, die oftmals unausgesprochen sind. Die Organisation der Redebeiträge ist ebenfalls entscheidend. Eine geteilte Moderation, Rätelisten, gegebenenfalls mit gruppenrelevanten Quoten, dem Aufstellen einer Tagesordnung und gegebenenfalls Redezeitbeschränkungen konzentrieren nicht so viel Aufmerksamkeit auf Einzelne. Eine Rotation von Positionen, wie der Moderation oder der Protokollführung, wirkt einer Machtkonzentration ebenso entgegen wie darauf zu achten, welche Personen Vorschläge zur Abstimmung stellen. Wenn Verständnisfragen direkt zugelassen und akzeptiert werden und öfters ein Geo-Rund, also alle in der Gruppe nacheinander die Möglichkeit haben, sich zu dem Thema zu äußern, durchgeführt wird, anstatt starr an einer Redeliste festzuhalten, ist die Chance höher, dass mehr Menschen sich an der Diskussion beteiligen. Störungen von außen und innen sollten möglichst minimiert werden. Handys sollten zum Beispiel ausgeschaltet oder am besten in einem separaten Raum gelagert werden, das hat auch andere Vorteile, aber auch Pünktlichkeit sorgt für ein besseres Gruppenklima. Es ergibt Sinn, sich schon im Vorfeld Gedanken zu machen, wie die Gruppe Einzelne sanktioniert, die gegen Gruppenregeln verstoßen, zum Beispiel wenn eine Person immer wieder anderen ins Wort fällt, und wie mit Konflikten umgegangen wird. Sich auf einen Umgang mit Konflikten zu einigen, wenn er schon vorhanden ist, hat den Nachteil, dass der Konflikt dann auch die Diskussion darüber überlagert. Bei kleineren Konflikten hilft eine Vertagung, um die Gruppe nicht aufzuhalten. In dringenden Fällen hilft dann eine Unterbrechung der Diskussion und die Möglichkeit, den Konflikt in kleinerer Gruppe in separaten Räumen zu klären. Bei tiefergehenden Konflikten stellt eine Konfliktgruppe eine Möglichkeit dar, bei der die Konfliktparteien sich 1 bis 2 weitere Personen dazu holen, die moderieren und vermitteln können. Bei langfristig ausgelegten Gruppen können auch Konfliktprofile helfen. Jede Person setzt sich hierbei mit dem eigenen Umgang mit Konflikten auseinander und teilt dies der Gruppe mit. Der Verschiedenheit im Umgang mit Konflikten kann hier verdeutlicht werden. Was Konsenskultur also ausmacht, ist, dass alle Personen während des Konsensverfahrens darauf achten, eine für alle tragbare Lösung zu finden und dementsprechend die Entscheidungssuche zu strukturieren. Abstimmungsregeln. Die Art und Weise, wie am Ende einer Entscheidungsfindung abgestimmt wird, trägt auch dazu bei, Konsens praktikabler oder impraktikabler zu machen. Es gibt verschiedene Stellen, an denen die Gruppe da ansetzen kann. Zum einen können unterschiedliche Abstimmungsregeln für unterschiedliche Entscheidungsarten vereinbart werden. Wenn zum Beispiel ein Hausprojekt über einen Neueinzug abstimmt, muss im Konsens abgestimmt werden, allerdings kann das gleiche Hausprojekt für sich bestimmen, dass zum Beispiel die Foyerfarbe für die nächste Demo nach der Mehrheitsregel bestimmt wird. Es kann auch einfach die Macht des Vetos eingeschränkt werden, so dass nur bestimmte Entscheidungen von Einzelnen geblockt werden können. Oder, dass es mindestens 2 Personen geben muss, die ein Veto einlegen. Das ist nicht ganz sauberer Konsens, aber verhindert Einzelgänge. Beschlüsse sollten irgendwo festgehalten werden, damit im Zweifelsfall noch einmal nachgelesen werden kann und auch neue Gruppenmitglieder sich einfacher einfinden können. Dazu bieten sich für längerfristige Gruppenbeschlussbücher an, die parallel zu Protokollen geführt werden und die Möglichkeit bieten, sich schnell und unkompliziert zu informieren. Wenn die Beschlüsse auch noch auf die dazugehörigen Protokolle verweisen, kann man sich im Zweifelsfall den Diskussionshergang anschauen. Um Frustration über endlose Diskussionen zu vermeiden, sind 2 grundlegende Dinge zu beachten. Erste. Entscheidungs- und Betroffenenreduktion. Die Anzahl an Entscheidungen sollte auf ein minimales, nötigstes Maß beschränkt werden. Menschen sollten sich zum Beispiel die Frage stellen, ob das Thema oder die Entscheidung wirklich im Plenum besprochen werden muss oder auch mit 2 anderen Personen abseits davon geklärt werden kann. Ebenfalls können Delegierte oder Arbeitsgruppen beschlossen werden, die ein Thema tiefergehend vorbereiten. Es kann auch helfen, wenn die Gruppe entscheidet, dass Positionen oder Aktionen im E-Mail-Verteiler angekündigt werden und nur wenn sich innerhalb von 2 Wochen jemand meldet, eine Diskussion und Abstimmung durchgeführt wird. Die vorherige Ankündigung hat auch den Vorteil, dass Menschen im Vorfeld Gedanken strukturieren können und nicht erst in der Gesamtgruppe mit einem Thema konfrontiert werden. Dies führt oft zu Überforderung und einer Diskussion auf weniger durchdachten Standpunkten. Zweite. Verständnis von Konsens. Um es nochmal zu unterstreichen, die Gruppe muss sich bewusst sein, was es bedeutet, nach der Konsensregel abzustimmen. Es heißt nämlich keineswegs einstimmige aktive Zustimmung, sondern vielmehr, dass bei Abstimmungen niemand ein Veto einlegt. Im Idealfall werden so Hierarchien Stück für Stück hinterfragt und immer weiter abgebaut. Eine ständige Änderung des Verhaltens führt zu weiterer Veränderung der Einstellung und des Verhaltens. Das heißt, Abstimmungen per Konsensregel und das Konsensverfahren sind zwar Prozesse, die erlernt werden müssen, aber irgendwann werden sie Alltag. Denn die Vorteile sind trotz des zeitlichen Aufwands enorm. In der Gruppe wird Vertrauen, Kooperation und Toleranz gestärkt. Wechselseitige Erwartungssicherheit, soziale Stabilität und daraus resultierende Effekte wie gegenseitige Hilfe und Ideenreichtum machen ein Miteinander möglich, das nicht auf einem Sicherheitsbedürfnis beruht, das durch Gewaltanwendung, Egoismus und Abschottung befriedigt wird, sondern durch Vertrauen, Kooperation und Inklusion, Vergleiche Burnicki 2010. Burnicki, Ralf, 2010, Neuland voraus, Entscheidungen in einer herrschaftslosen Gesellschaft. In Graswurzelrevolution 347. Graeber, David, 2012, Inside Occupy. Frankfurt, New York, Campus Verlag. Haug, Christoph, 2013, Organizing Spaces, Meeting Arenas as a Social Movement Infrastrukture between Organisation, Network, and Institution. In Organisation Studies 34, 5 bis 6, Seite 705, 732. Urfalino, Philipp, 2014, The Rule of Non-Opposition, Opening up Decision Making by Consensus. In The Journal of Political Philosophy. Full 22, Nummer 3, Seite 320, 341. Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Baden, WFGAB, HG, 2004, Konsens. Handbuch zur gewaltfreien Entscheidungsfindung. Erste Auflage. Karlsruhe, Eigenverlag. Zum Reformationsjahr 2017. Geht dir Luther auf die Nerven? Spätestens nächstes Jahr ist es soweit. Das sogenannte Reformationsjahr 2017 wird von der herrschenden Elite in zahlreichen Veranstaltungen gefeiert werden. 2017 soll es sogar einen gesetzlichen Feiertag geben. Denn Martin Luther ist einer von ihnen. Vor 500 Jahren verstand er es meisterhaft, die revolutionäre Bewegung der Reformation zu bändigen. Als ihr Anführer wandte er sich von ihr ab, um schließlich gegen sie aufzutreten. Diese Kehrtwende trat vor anderen Kulissen in der Geschichte bis heute immer wieder auf. Kaum jemals in der Geschichte ist das sozialrevolutionäre Prinzip dem andienend reformistischen Prinzip jedoch so lehrreich entgegengetreten wie in der Zeit der Reformation um 1517. Allein diese Tatsache lohnt für uns schon den Blick in die etwas weiter zurückliegende Geschichte. Dieses Andienen ist zwar ein Prinzip in der Geschichte, dennoch blieb es niemals unwidersprochen. Und so wie die Herrschenden ihre Traditionen im Reformationsjahr/Lutherjahr mächtig und als alternativlos hervorheben werden, so können wir unsere Traditionen ans Licht bringen. Denn die Reaktion hatte arg zu kämpfen, ihre Herrschaft durchzusetzen. Künftige Generationen können es richten. Vor 500 Jahren sammelten sich Sozialrevolutionäre unter verschiedenen Persönlichkeiten. Deren bedeutendste war Thomas Müntzer, um 1490 bis 1525, der in der westlich-kapitalistischen Geschichtsschreibung, in ihrer Gedenkpolitik sowie in den Lehrplänen verschwiegen wird. In der anarchosyndikalistischen Bewegung war Thomas Müntzer hoch angesehen, ihm wurde der 15. Kongress der Freien Arbeiterunion Deutschlands, VOD, im Jahre 1925 gewidmet. Rudolf Rocker, 1873 bis 1958, sprach unter dem Beifall der Kongressdelegierten. Aber der Mann, der mit seinen Gesellen ganz Deutschland aufflammen ließ, war Thomas Müntzer, seiner wollen wir gedenken. In diesem Monat sind 400 Jahre seit dem Bauernkrieg verflossen. Nehmen Sie diese Parallele mit ins Land hinaus und gedenken Sie dieses Vorläufers der sozialen Revolution in Ihren Ortsversammlungen. Wir wollen eine Welt erobern, wir sind Nachkommen jenes Prozesses, der vor 400 Jahren von Thomas Müntzer geführt wurde, wir stehen zu jenen, die nicht die Sache der Enterbten für einen Posten Linsen verkaufen wollen. So glaube ich den Kongress nicht besser beschließen zu können, als dass ich in letzter Stunde den Reisenschatten Thomas Münzers in unserer Mitte heraufbeschwöre. Wer Rudolf Rocker etwas kennt, weiß, dass er nicht zu Personenkult neigte, wenn er Thomas Münzer außerdem eine Monumentalfigur der deutschen Geschichte nannte. Dies kann auch insofern unterstrichen werden, als dass es in Deutschland erst knapp 400 Jahre nach den Bauernkriegen wieder mit der Novemberrevolution 1918 zu Erhebungen ähnlichen Ausmaßes kam. Das Institut für Syndikalismusforschung nahm sich dieser Geschichte an und bringt eine Broschüre heraus unter dem Titel 500 Jahre Thomas Müntzer. Zum Reformationsjahr 2017. Sie stellt die Zeit der Reformation dar, die sozialpolitischen Verhältnisse und das Wirken der Sozialrevolutionäre, von denen Müntzer nur einer war. Die Kämpfe gipfelten in den deutschen Bauernkriegen, die 1525 in der Schlacht bei Frankenhausen unter Führung Thomas Müntzers ihren Höhepunkt fanden und zugleich ihren Wendepunkt zugunsten der herrschenden Klasse. Müntzer wurde hingerichtet, sein Andenken entstellt. Einen weiteren Schwerpunkt in dieser Broschüre stellt folglich die Rezeptionsgeschichte dar, wie ist Thomas Müntzer in die Geschichtsdeutungen zurückgekehrt. Warum wurde er in der BRD verschwiegen und in der DDR verehrt? Wie kann Thomas Müntzer jenseits autoritär-marxistischer Betrachtung geehrt werden? Was kann die freiheitlich-sozialistische Bewegung dieser Geschichte heute abgewinnen? Helge Döring, 500 Jahre Thomas Müntzer. Zum Reformationsjahr 2017. Gedenken an Thomas Müntzer und seine Mitstreiter der deutschen Bauernkriege 1524 bis 1526, Edition Sypho, Nummer 7, Mörs 2016, 32 Seiten, 2,50 Euro. https://www.syndikat-a.de https://syndikalismusforschung.wordpress.com/thomas-müntzer